Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 545. Da waren es wieder drei. Tja, Weihnachten klopft ja an die Tür. Ja, irgendwie. Ja, sagen wir so, mein Weihnachtsgeschenk. PS5 gibt es nicht. Aber ich bin zufrieden. Ohne PS5! Ja, aber ansonsten geht es. Naja, gut. Die Bescherung fällt dieses Jahr nicht aus. Es ist bei mir im Prinzip fast so wie immer. Ja, kleine Änderungen gibt es natürlich da schon. Ja, und ich meine, ich muss ja Weihnachten jetzt ansprechen hier. Ne? Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ja, ganz klar. Und vermutlich hat auch Your Way gedacht, ja, dass wir ein Weihnachtspräsent verdient haben und hat tatsächlich Harmony OS jetzt tatsächlich offiziell als Beta-Version ausgeliefert. Und zuerst kam es auf einige Entwicklergeräte, jetzt wird es auch schon auf andere Geräte als Beta-Version, also nicht automatisch, sondern als Beta-Version ausgeliefert. Und Harmony OS 2.0 ist das ja schon. Und damit sind wohl auch die Gerüchte endgültig beendet, ob überhaupt Harmony OS auf die Smartphones kommt. Hier ist es bereits. Okay. Ob das jetzt hier extra vor Weihnachten gemacht wurde oder nicht, glaube ich nicht, aber immerhin eine schöne Sache. Und damit gibt es wieder drei große Systeme, ja, weil eins ist ganz klar, das wird auf Anhieb das drittgrößte OS auf dem Markt. Warum? Weil Windows Mobile ist ja nur noch, oder Windows Phone, oder wie das damals hieß, weiß, kennt schon keiner mehr, ja, ist ja nur noch in homöopathischer Menge auf dem Markt, und sonst gibt es ja nur eben das Standard Android und naja, die iPhone, beziehungsweise iOS Geräte. Ja, was man vielleicht noch nehmen könnte, wäre separat noch Fire TV. Ja, das könnte man eventuell nehmen. Doch es ist schnell klar, wenn Harmony OS in einer Nicht-Beta-Version dann eben an die Geräte ausgeliefert wird, wird es mit einem Schlag, mit einem Update mehr Fire TV Mobilgeräte geben als, Entschuldigung, Fire OS Mobilgeräte geben als eben nein, wird es mit einem Schlag mehr Geräte geben mit Harmony OS als Fire OS Geräte. Meine Güte, ist das schwierig. Und das seht ihr auch schon, der Markt ist eigentlich schon total festgefahren und deswegen ist es gut, dass es jetzt wieder drei Systeme gibt. Wobei, also so die erste Euphorie ist ja bei mir dann schon ein bisschen verflogen wieder, ja, weil ja Your Way Honor jetzt verkauft hat, ja, und die Your Way Geräte selbst sind zu teuer. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt, damit ist für mich eigentlich der Drops schon wieder gelutscht, ja, weil ich nehme ja gern einiges in Kauf. Ja, ich verzichte gerne auf vieles, um nicht zur amerikanischen Erpressungsmasse zu gehören. Also ob es jetzt vielleicht die ein oder andere App auf Harmony OS nicht gibt, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig, als die Tatsache, dass ich dann kein imperialistisches System mehr unterstützen muss, ja, wie eben oder das eben genutzt wird, um andere Länder zu erpressen. Aber was eben nicht geht, ist, wenn der Preis zu hoch ist, das bin ich nicht gewillt, dafür dann auch noch, weil ich ja ohnehin dann schon vielleicht auf einige Sachen verzichten muss, dann auch noch mehr dafür zu bezahlen, als wenn ich bei dem anderen OS bleiben würde, das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Ja. Und es tauchen ja auch überall Fragezeichen auf. Ja. Also so ganz, naja, sagen wir mal, so ganz leicht wird der Weg natürlich auch nicht für Harmony OS, das ist ja auch klar. Wobei, man hat ja große Fortschritte gemacht. Ja, was ich jetzt hier gelesen habe, ist, dass viele Apps kompatibel sind, viele Android-Apps kompatibel sind. Ich weiß nicht, wer diesen Artikel geschrieben hat, aber man kann wohl sagen, die meisten Android-Apps sind kompatibel. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran. Lediglich die, die eben unbedingt ein Google Framework benötigen, die werden nicht laufen, weil es kein Google Framework mehr gibt. Dafür gibt es das Huawei Framework, also das HMS-System. Da sind schon etliche Apps auch darauf ausgelegt, auch wenn die vorhaben Google-Services benutzt haben, nutzen die eben jetzt Huawei-Services und HMS wird ja in Harmony OS integriert. Trotzdem will man offenbar auch von Huawei-Seite aus hier eine strikte Trennung machen. Also man vermarktet das tatsächlich als absolut eigenes OS. Ich finde, es könnte auch nach hinten losgehen. Man hätte lieber sagen sollen, dass es eben ein Android-Derivat ist. Erstmal ist das genau das, was es ist, ein Android-Derivat, ja, von der Open-Source-Schiene weiterentwickelt sozusagen. Also so wie das auch mit FireOS bei den Amazon-Tablets beispielsweise der Fall ist. Ja. Aber eben ohne Google. Und hier, also FireOS ist ja auch ohne Google, ne? Nur um es nochmal gesagt zu haben, weil sich ja immer wieder welche wundern, ne? Und sagen, ja, ach, das ist doch Quatsch, ein Gerät rauszubringen ohne Google-Services, das ist doch Blödsinn, das kauft doch keine Sau. Ja, ja, also komisch, die Android-Tablets von Amazon gehen eigentlich relativ gut. Ja, und die haben ebenfalls keine Google Play Services darauf und die haben ebenfalls ein eigenes System von Amazon drauf, das Fire OS. Das nichts mit dem Android von Google zu tun hat im Prinzip, außer diese Basis, die eben auch Harmony OS hat, diese Open Source Basis, die genutzt wird, um daraus wieder eben verschiedene Sachen zu entwickeln. Und was soll's, ja? Okay. Also, ich habe weniger Probleme mit dem Harmony OS, das hätte ich sogar sehr, sehr gerne. Ich möchte das sogar haben. Ich möchte es haben. Das Problem ist, dass es vermutlich erstmal kein Gerät gibt mit vernünftigen Leistungsdaten, das unter der magischen Grenze liegt. Ja? Oder zumindest mal deutlich unter der magischen Grenze. Ja? Und die magische Grenze ist bei mir momentan nicht mehr nur 1000 Euro, sondern 900 Euro. Ja, definitiv. Denn Technik wird günstiger. So war es und so muss es bleiben. Sonst wird Technik irrelevant für, zumindest die High-End-Technik, für die meisten Leute. Ja. Und das sage ich als Technik-Freak. Ihr könnt euch vorstellen, was andere Leute sagen, die eben sich überhaupt nicht dafür interessieren. Ja. Die sagen, okay, hier ist ein Gerät, mit dem kann ich Fotos machen und mit dem kann ich, was weiß ich, Musik hören und Selfies knipsen und die App benutzen. Okay, das kostet 1099 Euro. Okay. Und das andere kann dasselbe, kostet 399 Euro. Okay. Und dann gibt es die Angebote mit Vertrag, kostet 1 Euro. Vertrag brauche ich eh. Okay. Damit dürft ihr raten, welches am häufigsten gekauft wird. Aha, genau, in Deutschland das mit dem Vertrag. Als nächstes das für 399 und dann am Schluss das für 1099. Und das ist übrigens auch genau der Grund, wenn ihr sagt, na, ja, aber Samsung, ne, ist ja auch teuer, wird auch verkauft. Ja, dann guckt mal, was die Teile mit Vertrag kosten. Für die meisten Leute ist es normal, das Handy mit Vertrag zu kaufen. Ne, hört sich eben besser an. Ja. Braucht ihr keine Rechenbeispiele aufzustellen. Ich weiß auch, dass es billiger ist, wenn man es ohne Vertrag holt und komplett bezahlt. Interessiert aber niemand, weil man eben das nicht ganz zahlen muss, sondern eben ja, in kleineren Schritten, ja, meistens eben noch versteckt als eben Grundgebühr, die man ja eh zahlen muss. Ne? Dass die weniger ist ohne Smartphone, das raffen schon meistens gar nicht mehr die Leute. Aber okay, ne? Und somit kommt man dann eben hier zu diesem Punkt, wo eben die Samsung-Geräte deswegen auch so gut verkauft werden, weil eben auch die High-End-Geräte zu einem schweinegünstigen Preis mit Vertrag angeboten werden. Ja, und dann haut das natürlich die Stückzahlen in die Höhe, ist klar. Nichtsdestotrotz, es interessiert mich ehrlich gesagt alles nichts. Ich will nämlich das Gerät natürlich kaufen ohne Vertrag. Und dann zählt eben für mich der Grundpreis und der darf eben nicht eine gewisse Höhe überschreiten. Und das ist jetzt neu. Ich will das günstigste Smartphone mit den besten Leistungsdaten. Ja, also das kann man durchaus sagen und ich sehe auch nicht mehr ein, warum ich dafür mehr zahlen soll. Und ich habe ja auch, wie gesagt, schon etliche Notfallpläne gemacht, wie ich das vielleicht sogar so weiterführen kann, dass ich mein Ultra-Billig-Handy hole, so als Grundversorgung für Google Pay und so weiter, das ich eventuell weiter benötige. Da muss ich mal gucken. Oder eben, und dann eben ein anderes Handy oder das gleiche Handy, das ich auch weiterhin habe, das Honor für alle anderen Sachen, ja. Die andere Möglichkeit wäre dann eben zum Beispiel ein Julephone oder Unitel oder ähnliches zu nehmen, das eben recht günstig ist und zu sagen, okay, ich pfeife drauf, ich bleibe bei den Google Mobile Services, nutze natürlich keine Google Dienste. Alles, was geht, nutze ich bei anderen Anbietern, P-Cloud, eigener NAS-Server und so weiter. Alternative Map-Programme beispielsweise, wie zum Beispiel OSM-End und so weiter und eben keine Google Services mehr. Aber die Google Services im Hintergrund arbeiten ja dann doch und das ist das, was mich auch fuchst und deswegen hätte ich gerne HarmonyOS. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Preis. Ich zahle für HarmonyOS nicht mehr. Ja, nicht mehr. Und wenn es dann eben Geräte gibt, die günstiger sind ohne HarmonyOS, dann werde ich die bevorzugen. Nun ja, also dennoch, ich freue mich, dass HarmonyOS jetzt offiziell auch angekommen ist. Und das wird vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung mittelfristig bringen. Jetzt erstmal würde ich den Einfluss von HarmonyOS jetzt nicht übertreiben, nicht zu groß darstellen, denn erstmal wird es wohl kaum irgendwelche Auswirkungen haben, weil es eben markenbezogen ist. Ja, und ob das dann ein Zugpferd wird für die Zukunft, das wird sich dann erst zeigen. Ach ja, ne, Google übrigens, ja, ihr wisst ja so, die Google-Sachen werden ja ständig, ne, eingestellt. Ja, weiß gar nicht, werden eigentlich jetzt mehr Sachen eingestellt als neu kommen? Oder hält sich das noch die Waage? Also ich hab so langsam das Gefühl, es werden immer mehr Sachen eingestellt und es kommen immer weniger innovative Sachen von Google. Ja. Damit würden die ja den Weg von Microsoft gehen und letztendlich auch von Apple. Ja. Aber was mich verwundert hat diese Woche, ist, dass der Google Home Max Lautsprecher jetzt ab sofort nicht mehr produziert wird. Das hat mich doch sehr verwundert. War das doch der Premium-Lautsprecher, der so als High-End Super-Ding propagiert wurde, ja, den man auch, ne, als Musiker hier nutzen kann, den man, wenn man zwei Stück hat, koppeln kann für Stereo-Sound und hin und her. Und jetzt ist das Ding weg. Ja. Der Home Max ist auch schon nicht mehr im Store zu bestellen. Der Nachfolger ist hier auch schnell ausgemacht, der sogenannte Nest Audio. Trotzdem wundert mich das wirklich massiv. Und ich bin dahingehend überrascht, dass jetzt auch der Hardware blüht. Ja, und dass der Nest Audio da qualitätsmäßig nicht an den an diesen Google Home Max rankommen kann, dürfte ja schon klar sein, weil der Nest Audio hat ja, kostet ja mit 100, ist ja 100 €, ja, kann mit einem zweiten Gerät, also 200 € dann im Stereo-Modus betrieben werden, ja, während der andere mit seinem 5 Kilo Gewicht für etwa 300 € verkauft wurde, ja. Und den kann man im Stehen als Monolautsprecher und im Liegen als Stereolautsprecher verwendet werden. Aber, also, das ist wirklich schon jetzt mittlerweile traurig, ja, was da abgeht. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass man vielleicht jetzt wirklich auch von der Hardware mal aufpassen sollte, was man denn kauft von Google, denn auch die Hardware kann eingestellt werden. Nicht, dass die Lautsprecher jetzt auf jetzt nicht mehr funktionieren, nee, aber werden halt auch nicht mehr in Zukunft aktiv hier unterstützt. Ein Riesenmist, muss ich sagen, ist das, wenn man sich das mal überlegt. Alles so schnell weg wieder. Gute Dienste werden platt gemacht. Und da wir da schon dabei sind, Google hat auch noch ein nächstes Begräbnis auf dem Plan. Nämlich die IoT-Plattform Android Things. Tot. Ende. Es ist das Aus für diese Plattform jetzt eingeläutet worden. Schon letztes Jahr hat man ja das von Google irgendwo schon angedeutet. Ja, und jetzt ist es also passiert. Eingestellt worden. Bis Mai 2021 werden Geräte noch weiter beliefert mit diesen, die eben darauf bauen. Ab 5. Januar 2021 werden aber schon keine Projekte mehr angenommen. Und bis 5. Januar 2022 werden dann alle wird dann alles auslaufen. Und damit ist das Projekt dann beendet. Ja. Gut, nicht, dass das jetzt Android Things jetzt wirklich ein großes Ding gewesen wäre. Ja. Von daher, natürlich kann man hier das durchaus nachvollziehen, dass Android, dass Google, und das haben die auch immer gesagt, Projekte, die nichts bringen, die nichts reißen, dass die eingestellt werden. Das weiß man. So war es immer schon bei Google. Nur die Menge ist halt im Moment sehr erschreckend und Neues kommt nichts nach. Man versteift sich hier wohl auf das Absahnen mit bestehenden Strukturen und das wird sich dann auch wohl 2021 noch weiter manifestieren. Sehr, sehr schade. Naja. Gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ich gucke mir ja auch was anderes an, und zwar die Rugged Smartphones, ja, die ja aus China momentan zu uns drängen. Und da kommt ein Kracher nach dem anderen. Ja. Letztens habe ich ja schon von dem Ugitel WP10 5G gesprochen, das mir besonders gut gefällt und auch gute Leistungsdaten bietet. Und das ist jetzt zusammen mit einem anderen, zu dem ich gleich noch komme, als bestes Rugged Phone 2020 gekürt worden, sozusagen, ja. Bei GIS China. Und zwar zusammen mit dem Blackview BV 9900 Pro. Ja, das Blackview ist bei uns etwas unbekannter. Aber auch das bietet ein interessantes Angebot, wenn ihr denn nicht ein großes Display braucht. Denn mit 5,84 Zoll ist das Display natürlich schon wirklich klein für heutige Verhältnisse, also für mich zu klein. Aber wer dennoch ein Outdoor-Handy braucht, das eben nicht so groß ist. Und vor allem, dass eine thermooptische Kamera drin hat mit FLIR-Technologie, ja, der wird vielleicht hier ein interessantes Gerät finden. Also andere Kamerakomponenten, ist eine 48-Megapixel-Hauptkamera, 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 5-Megapixel-Tiefensensor, 2-Megapixel-Makrokamera und Front-Facing 16-Megapixel-Kamera. Wie gesagt, dann noch diese FLIR-Kamera eingebaut. Sehr interessant. Damit kann man eben ja, Infrarotaufnahmen machen, was ich sehr spannend finde. Vor allem kann man da auch Hitzequellen, Isolationsschwächen und auch nachts als Geocacher im Wald ja, durchaus seine Vorteile draus ziehen. Ja. Interessant, die Tiere nachts zu beobachten mit Infrarottechnologie. Die sind nämlich so gut versteckt. Die sieht man so nicht. und ja, das Gerät selbst hat IP69K Rating, genauso wie nach MIL-Standard 810G zertifiziert. Und damit ist das äußerst robust. Ja. Wie gesagt, das andere Gerät hatte ich ja letzte Woche schon vorgestellt, das UKITEL WP10 5G. Das hat 8 GB RAM, 128 GB Storage, hat einen schönen Dimensity 800 Prozessor drin, 8000 mAh Akku, sodass es auch locker 2 Tage durchhält. 48-Megapixel-Kamera, 13-Megapixel-Ultraweitwinkel, 2-Megapixel-Tiefensensor und eine 2-Megapixel-Makrokamera. In dieser Version ist leider keine FLIR-Kamera drin. Das finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Aber es gibt ja auch noch andere Geräte mit dieser Rugged-Bauweise, ja, die das drin haben. Ja. Also das sind die Geräte, die eigentlich ziemlich gut sind, diese beiden. Klar, es gibt noch andere, beispielsweise Uliphone hat auch noch ein gutes Rugged Phone. Ich mache hier mal einen Link dazu. Soweit kann ich das hier nachvollziehen. Nur, dass das Cut S42 in der Liste der besten Rugged Phones drin ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das müsst ihr rausstreichen mit 3 GB RAM und 32 GB interner Storage. Ist das preislich nicht relevant und das sollte man sich eigentlich auch heutzutage überhaupt nicht mehr kaufen. Mit diesem Gerät kann man nichts mehr anfangen. Ja, ganz einfach. Und dieses Mini-Display, das einen größeren Rahmen hat als das Display selbst, ist offenbar, scheint einem das so, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also okay. Aber die anderen sind ganz okay, die da drin sind und könnt ihr euch mal angucken. Link findet ihr ja wie immer in den Shownotes. So, Honor ist aus Huawei gekickt worden. Weiß nicht, ob sie das wollten. Oder ob das einfach eine Entscheidung von Huawei war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Präsident Zhao Ming hat gesagt, er erwartet, dass 2021 Honor 100 Millionen Geräte verkauft. Das wäre gar nicht so schlecht und finde es meiner Meinung nach etwas zu optimistisch. Ich weiß zwar nicht, wie es in Indien läuft gerade mit den Absätzen, China natürlich, klar, aber 100 Millionen, das wäre dann für Huawei eine echte Bedrohung. Ja, eine echte Bedrohung. Also, ich weiß nicht genau, wie die das schaffen wollen. Also bisher, also momentan ist es so, dass Huawei zusammen mit Honor 140 Millionen Geräte ausgeliefert hat. Und das ist schon ein super gutes Ergebnis. Aber 100 Millionen alleine, Honor? Ich glaube, das wird nichts. Ja. Oppo hat ein Vivo ist der zweitplatziert auf dem Markt und die haben 66,5 Millionen. Oppo 62,8 Millionen und Xiaomi hat 40 Millionen Einheiten. Da müsst ihr also mal vorstellen, Honor erwartet, dass sie fast dreimal so viel Smartphones verkaufen wie Xiaomi. glaube nicht, dass sie das hinbekommen. Ganz ehrlich, ich bin sehr optimistisch und ich bin ja auch Honor-Fan, ja, sozusagen. Jedenfalls war ich das. Mal sehen, ob jetzt, wenn die da alleine losgelassen sind, ob ich das noch halten kann oder nicht. Ja, wenn wir mal sehen. Aber dass die jetzt so viele Geräte verkaufen, ich weiß nicht, ob da nicht noch ein bisschen Wunschdenken mit dabei ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das ernst meint. Da müssten die schon ein ziemlich breites Konzept aufstellen, um das zu erreichen. Aber gut, vielleicht irre ich mich hier auch und die schaffen das ja sogar. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ah, das Nvidia Shield TV Pro ist jetzt im Verkauf, günstig wie noch nie. Ja. Das gibt es nämlich zum Beispiel bei Amazon USA schon für $180. Und wie gesagt, das ist das Nvidia Shield TV Pro. Ja, und das wäre ja eigentlich nicht schlechter Preis. Ich muss gerade mal gucken, ob das bei uns hier genauso viel kostet. Moment mal, Nvidia Shield TV Pro. Ja, da gibt es auch bei uns allerdings, Vorsicht, das ist hier, gibt es offenbar zwei Versionen, ja, heißen aber beide gleich. Die Version, die aussieht wie so eine kleine Röhre, die kostet 134,99 und ist auch über Amazon Deutschland zu bestellen und kostet 134,99. Jawohl, genau. Das Nvidia Shield Pro in der großen Standversion, wie aussieht, wie so eine kleine Xbox oder so, die man hinstellt, die kostet 194 €, ist aber nicht das, was ich jetzt hier meine. Na gut, okay, also wer das noch nicht hat und danach gesucht hat, der könnte das jetzt in Betracht ziehen. Gar nicht so schlecht. So, dann haben wir noch, ja genau, das Oppo Reno 5 Pro Plus 5G. Habt ihr ja schon gemerkt, dass die Namen immer blöder werden? Also ich weiß nicht, was die da alles dran klatschen, immer an die Namen. Irgendwann braucht man hier so eine riesen Zeile für so einen Produkttyp. Warum geben die nicht einfach mit der coolen Namen, ja? Was so einen Sinn hat, ja? Reno 5 Pro Plus 5G. Ja, also kein Wunder, dass sich das niemand mehr merken kann oder merken will. Aber jedenfalls ist das Gerät ein Low-Budget-Gerät, wenn man das so will. Ja, mit recht guten Leistungsdaten. Das Einzige, was vielleicht rausstecht, wäre der Prozessor. Ja, der ist wohl. Das soll wohl ein Snapdragon 865 sein. Jetzt redet die ganze Welt von Snapdragon 888, von Dimensity 1000. Naja, aber immerhin gibt es Versionen 8 GB, 12 GB Speicher und 128 GB, 256 GB Storage, Quad-Cam Setup, ja, 16 Megapixel, 50 Megapixel, 13 Megapixel, 2 Megapixel, was weiß ich, was das für einzelne Dinger sind, ist ja auch wurscht, ja. Ein Haufen Linsen, fertig. Zoom-Lenses sind auch dran, perfekt, ja. So, was anderes interessiert nicht. 6,55 Zoll Display, also gut. 2200 mAh Akku, da bin ich skeptisch, ja. Aber das ist wohl so, dass es wohl nur auf eine Zelle angegeben ist, dieser Wert, und es sieht wohl so aus, als ob dann das Gerät 4400 Milliampere hat. Trotzdem ist das noch relativ knapp für so ein großes Display, muss ich auch sagen. Auch da abwarten, wie das dann wird. Android 11 soll mit drin sein und 184 Gramm Gewicht. Ja, geht ja auch. Also Oppo Reno 5 Pro Plus 5G. Fragt mich nicht, ja, Reno 5 ist was anderes, Reno 5 Pro Plus, Reno 5 Pro ist was anderes, vielleicht gibt es auch noch ein Reno 5 Pro Plus ohne 5G. So, Harmony S haben wir schon abgegrast. Hab ich erwähnt, dass es schon ausgeliefert wird. Ja, genau, an Beta-Geräte. Jawohl. Das Xiaomi Mi 11. Ja, wird jetzt wohl doch anders aussehen als die Bilder. Ich glaube, die habe ich sogar verlinkt gehabt. Als die Bilder, die aufgetaucht sind, kann man also vergessen, das waren Ja, was auch nicht. Renderings, die eben von irgendjemand gemacht wurden, mir egal. jedenfalls uninteressant, stimmt alles nicht. Es wird kein Waterfall-Screen sein und es wird auch kein Punch-Hole inmitten vom Display haben. Möglicherweise auf der linken Seite, aber wohl auch kein Waterfall-Display. Von daher ist alles natürlich in Frage gestellt. Das gesamte Design, das gesamte Handy, das man da gesehen hat auf den Bildern bisher, wird wohl so nicht richtig sein. Und deswegen, ja, müssen wir einfach warten, bis dann offizielle Fotos vom Xiaomi 11 draußen sind. Deswegen möchte ich mich auch nicht weiter verstricken in weitere Spekulationen, denn die könnten genauso falsch sein, wie eben das Display offenbar. War da eben diese Quelle doch nicht so zuverlässig, wie man gehofft hatte. Honor hat ja gesagt, die wollen 100 Millionen Geräte absetzen, was ich ja bezweifle. Allerdings wollen die größer in diesen IoT-Bereich gehen, also viele kleine Internet of Things-Geräte, sei es jetzt Lautsprecher, Uhren und so weiter anbieten. Ja. Vielleicht hat er auch gemeint, alle Einheiten überhaupt von den Geräten, also auch diese kleinen Dinge, auch Uhren und Bands und alles Mögliche, ja, dann könnte es vielleicht hinkommen wieder. Aber die wollen auf jeden Fall in das Smart Home Business sozusagen groß einsteigen und da etliche Geräte auch herausbringen in der nächsten Zeit. Spannend wird es auf jeden Fall. Natürlich bleibt diese Firma unter Beobachtung von mir. Ja. Wie es dann letztendlich weitergeht, ja, werden wir erst sehen. Das Julephone Armor 10 5G, das wird jetzt in einem Teardown-Video recht eindrucksvoll in Szene gesetzt. Da sieht man nämlich mal, wie die Komponenten verbaut sind und ich muss sagen, nicht schlecht. Ja, irgendwie merkt ihr heute die Begeisterung für die Themen heute, ne? Irgendwie heute begrenzt, ne? Keine Ahnung, woran das liegt. Aber das hat mich dann doch hier schon sehr interessiert. Dieses Video könnt ihr euch mal angucken. Ich verlinke es natürlich. Da seht ihr, wie das auseinandergenommen wird. Das Julephone Armor 10 5G. Ja. Und da muss ich sagen, ist wirklich interessant, den Akku auszuwechseln. Dürfte keine große Sache sein. Ja. Auch verschiedene andere Komponenten könnte man hier recht einfach auswechseln. Sehr spannend, finde ich. Und damit dürfte das wohl ein Gerät sein, das noch recht gut zu warten ist. Ein Riesending ist zum Beispiel, dass es tatsächlich Schrauben gibt an dem Gerät, mit dem ihr das Gehäuse richtig ganz normal aufschrauben könnt. Der Ring, der das Ganze wasserdicht macht, liegt da dann drin. Und ich muss sagen, das ist eine faszinierende Sache. Wie gesagt, damit dürfte das wohl eines der am einfachsten zu wartenden und ja, vielleicht sogar zum Aufrüsten des Handys sein, das es momentan auf dem Markt gibt. Also sehr cool. Ja. Sieht auch alles sehr gut verarbeitet aus. Geschützt auch der Akku zum Beispiel durch eine massive Metallhülle. Nicht schlecht. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, also das Julephone Armor 10 5G dürfte dann doch ein interessantes Autogerät sein, auf jeden Fall. Ja. Günstig ist es ja auch. Das Vivo X60, das ist auch interessant. Das bekommt eine offizielle Ankündigungsseite am 29. Dezember. Da könnt ihr dann euch davon überzeugen, wie die technischen Daten dann auch wirklich sind. Bisher steht eigentlich so fest, dass es ein 6,56 Zoll Display ist, OLED, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ja. Es wird Versionen geben mit 8 GB bis 256 GB Storage, aber auch eine Version, die Professional Edition vom X60, 12 GB RAM, 256 GB Speicher. Das ist sehr interessant. Preislich, so gucken, ich glaube, da steht noch nichts fest. Wäre auch schon zu viel verlangt. Ja. Aber es wird erwartet, dass wohl ein 888er Snapdragon verarbeitet wird. Ist also kein Low-Budget-Gerät, aber ich denke, bei Vivo darf man sich drauf gefasst machen, dass die Preise ziemlich gut sind, ja, im Vergleich zu den Leistungsdaten. So, was haben wir denn noch? Momentchen, naja. Ah ja, also offiziell jetzt auch bestätigt, die OnePlus Smartwatch ist in Arbeit. Laut Google 9to5 nennt sich, glaube ich, 9to5 Google, genau. Laut denen ist jedenfalls gesichert, dass eine OnePlus-Uhr jetzt tatsächlich in Arbeit ist. Ja, wenn die genauso teuer ist, wie die OnePlus-Smartphones mittlerweile geworden sind, unglaublich, dann ja, wird es wohl so bei Samsung Gear, ja, ankommen oder sowas. Nee, also es ist schon, naja, also seit die Preise auch so massiv angezogen haben bei OnePlus, ehrlich gesagt, bin ich da nicht mehr so begeistert. Und wenn die dann eine neue Uhr ankündigen, dann wird das sicherlich auch kein Preiskracher mehr sein. Zumal es mittlerweile auch von Amazfit und anderen Firmen sehr, sehr gute Smartwatches gibt mit den Grundfunktionen zu Preisen, dass einem die Ohren schlackern. Also so deutlich unter 100 Euro. Und deswegen glaube ich kaum, dass das was Interessantes wird. Samsung will eine ganze Batterie von Low-End-Geräten nächstes Jahr auf den Markt schmeißen. Nicht, dass das was Neues wäre. Die haben ja immer diese A-Reihe, aber offenbar wollen die, so sagen sie zumindest, auch die technischen Daten ein bisschen hochschrauben und dennoch recht günstig sein. Was das bedeutet, kann man nur erahnen. Klar, ein Galaxy A 52 für $455 oder ein A72 für $546 hört sich zwar im ersten Moment gut an, aber wenn man schon die High-End-Geräte schon für 399 bekommt von anderen Marken, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Punkt ist, für Samsung da einzusteigen, zumal mich immer noch die One UI da doch ziemlich abschreckt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die müssten da schon deutlich günstiger als die China-Konkurrenz sein, damit ich mir eins kaufen würde an Samsung. Ja, ganz klar. Von daher, auch da ist die Strategie natürlich sehr fraglich, ob die da mit reinkommen können. Sie probieren es jedenfalls, aber das wird auch schon auf verschiedenen Seiten diskutiert. Aber man geht wohl davon aus, dass die den günstigen chinesischen Smartphones nichts entgegenzusetzen haben. Damit kann man wohl schon rechnen. Also vom Honor V40 sollen jetzt angeblich Renderings geleakt worden sein. Also, müsst ihr euch mal vorstellen, also die Renderings werden geleakt. Renderings. Mhm. Interessant. Naja, wie auch immer, wenn das so ist, boah, könnte man zumindest vom Formfaktor damit leben. Die Kamera ist angeordnet wie eine Kameralinse, also so rund. Da drin befinden sich aber vier verschiedene Kameras. Ja, und auch ein LED-Flash. Auf der Vorderseite, also auf dem Display, ist eine Aussparung links oben, ein Punch-Hole, das nicht allzu groß ausfällt, auch wenn es eine Dualkamera ist, was ich immer für Front-Facing-Kameras für sinnlos halte, aber okay, ne? Ansonsten, ja. Waterfall-Screen, wenn man hier der Aufnahme trauen kann oder dem Rendering trauen kann. Aber ansonsten, ja, es gibt schon, wie soll ich sagen, aufregende Geräte. Das Einzige, was halt hinten wirklich ist, dass diese Kameralinse so aussieht, wie naja, so eine alte Digitalkameralinse. Plus, dass die natürlich nichts damit zu tun hat. Das ist nur so rein optischer Gimmick. Ja, ansonsten, ja. Gut, mehr weiß man jetzt noch nicht konkret. Ja, logisch. Man weiß noch nicht mal genau, welcher Prozessor jetzt endgültig verarbeitet ist. So, naja. Gut, Spekulation, Spekulation. Langsam ist das aber auch wirklich nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht viele Spekulationen, aber ich kann es ja den Newsredaktionen hier nachempfinden. Es gibt so wenig Neues, ja. Also wenn hier keine Spekulationen drin wären, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wäre hier alles leer bei den Newsredaktionen. Es gibt einfach momentan nichts vernünftig Neues, ja. Es muss sehr, sehr frustrierend sein für die Leute, die mit dieser Arbeit das Geld verdienen. Und das sieht man auch anhand von den Artikeln, die eben auch gepostet werden. Man merkt schon die Verzweiflung beim Schreiben, ja, des Autors, wie man jetzt aus einem vollkommen uninteressanten Ding jetzt einen richtigen Artikel machen muss. Der wird da am liebsten, da habe ich das Gefühl, da wird mancher so am liebsten schreiben, okay, der Schrott ist erhältlich irgendwann mal nächstes Jahr, Ende, boom, fertig. Ja, also mehr kann man da echt nicht mehr dazu sagen. Es ist so frustrierend geworden. Ich hoffe, das ändert sich 2021 wieder. Aber da muss schon einiges passieren. Ich setze ja meine Hoffnungen eben auf HarmonyOS und auf Honor, dass die sich irgendwas einfallen lassen. Aber ehrlich gesagt, ich bin mehr als skeptisch, ob das so hinhaut, ja. Samsung hat jedenfalls mit dem Galaxy S21 für nächstes Jahr schon einiges im Petto, und da sind jetzt die Preise durchgesickert. Und naja, auch wenn es, ich meine, man klammert sich ja an jeden Strohhalm, ne? Und dann schreiben einige, ja, also das kleine S21 ist günstiger als das S20, glaube ich, in der gleichen Ausstattung, aber die anderen sind teurer. Ja, okay. Ne? Also, wie gesagt, man klammert sich an jeden Strohhalm. Also, 128 GB Version vom S21 5G kostet 849 Euro. 128 GB Version vom S21 Plus 5G, ja, für 1049 Euro. Die 128 GB Version von dem S20 war beim Launch immerhin 1099. Ja, okay. Die 256 GB Variante vom S21 Plus 5G, die wird 1099 Euro kosten. Das S21 Ultra 5G mit 128 GB. Dass das überhaupt noch mit 128 GB gibt, ist echt eine Frechheit. Das muss ich gerade mal anfügen, ja. Für 1399 Euro. Frechheit. Also wer 128 GB Version von einem Smartphone für 1399 Euro kauft, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Der hat echt nicht kapiert, was er da gerade vor die Nase gesetzt kriegt. Da kann das Ding, egal was das Ding noch alles für Leistungsdaten drin hat, 128 GB Speicher für 1399 Euro ist eine absolute Frechheit. Ja, das geht gar nicht. Naja, egal. Bevor ich mich jetzt wieder aufrede, die ganzen Preise gehen gar nicht bei den S21. Überhaupt nicht. Ja, es ist mir unbegreiflich und naja, okay. Aber wenn es die Leute halt zahlen, beziehungsweise die eben mit Vertrag dann wieder günstig abgestoßen werden, ja, wenn so ein Teil, was weiß ich, 200 Euro kostet mit Vertrag, ja, dann sagen die Leute, ach ja, egal, ne, kostet ja nur 200 Euro. Man findet einen Fehler. Aber naja, Rechnen ist halt immer so schwierig, ne? Wenn man sich das dann zusammenrechnet, 24 Monate oder so viel. Zahlt man mehr pro Monats beim Vertrag, ja, plus Anschaffungspreis ist, nein, sie dürfen sich setzen, ja, aber ansonsten ist ja alles okay. Mir egal, ich würde mir so ein Ding niemals holen zu einem Preis. Ich bin ja nicht blöd, okay? Das gibt's ja wohl nicht, sowas. Frechheit. Aber egal, das habe ich erwartet, von daher nichts Neues. Ehrlich gesagt, da habe ich auch keinen Bock mehr, noch weiter zu gucken. Ja, Das Ding kann von mir aus auch Kaffee kochen oder sonst irgendwas machen. Ja, als Fußwärmer dienen. Wahrscheinlich kann man das eh machen und kann man es in die Socke reinlegen. So heiß wird es wahrscheinlich werden beim Betrieb. Ist ja üblich. Aber mir egal. 1399. 849 sogar für ein S21. Niemals. Ja, niemals. Da hole ich mir lieber zwei Ugitels. Ja. Und verschenkt es eine an irgendjemand, egal. Unglaublich. Unglaublich ist auch, dass das Huawei Mate 40 Pro Plus, auch wieder so blöde Bezeichnung, jetzt gibt es Mate 40 Lite, Mate 40 Pro, nee, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, ja. Auf jeden Fall, wie auch immer, die haben bei DxOMark mal wieder abgesahnt. Ja, also. Jetzt sieht es so aus, dass das Mate 40, Moment, Smartphone Ranking, so. Genau, also das beste Kamera-Smartphone momentan bis jetzt aller Zeiten Huawei Mate 40 Pro Plus. Das zweitbeste Huawei Mate 40 Pro. An dritter Platz das Xiaomi Mi 10 Ultra. Und an Platz 4 das Huawei P40 Pro. Genau, und der Abstand ist doch relativ groß. Huawei Mate 40 Pro Plus hat zum Mate 40 Pro immerhin 3 Punkte zusätzlich bekommen. Ja, zum Xiaomi sind es dann schon 6 Punkte. Zum Huawei P40 Pro sind es dann 7 Punkte. Ja, und das nächste übrigens ist das Apple iPhone 12 Pro Max mit 130 Punkte. Da könnt ihr auch schon sehen wieder, ne, wo da die Abstände liegen. Also das ist schon ziemlich deutlich ausgefallen. Übrigens diesmal beim Selfie hat das Huawei Mate 40 Pro, also nicht das Pro Plus, du hast ihn vielleicht noch nicht getestet, als Selfie 104 Punkte abgesahnt. Ja. So seht ihr mal, ne? So schwierig kann das sein. Naja, Google hat ja so einen großen Ausfall gehabt in den letzten, vor ein paar Tagen war das, genau. Der war zwar nicht von langer Dauer, aber es hat gereicht für wieder ziemlich viel Stress im Internet zu produzieren. Also die Leute sind ja ausgerastet, ne? Aber okay, was soll's, ne? Von daher könnte man das jetzt eigentlich alles wegbügeln und sagen, okay, das war ja nur für ein paar Stunden, braucht man sich ja auch nicht an, hier aufzuregen oder sowas. Ja, schon. Allerdings war der Grund vielleicht interessant, und zwar das Account Authentication System. Das war das, was hier Schwierigkeiten gemacht hat. Und das war auch der Grund, warum zum Beispiel Leute bei YouTube, die angemeldet waren, nicht den Service nutzen konnten. Also YouTube konnte nicht genutzt werden. Wenn man dann aber zum Beispiel in ein Private Tab ging, ja, und hat dort ohne Anmeldung von Google YouTube genutzt, dann ging's. Und das ist die Erklärung. Also das Account-System ist quasi durch ein Update zerschossen worden, und deswegen konnten angemeldete Nutzer weder YouTube, Gmail, Google Drive oder irgendwelche andere Workspace-Apps nutzen. Ja. Und das war schon eine ziemlich heftige Geschichte. Und Leute sind natürlich auch nicht an ihre Daten gekommen, weil das geht ja nur, wenn man sich anmeldet. Und deswegen war das schon eine größere Sache. Zum Glück, wie gesagt, hat es nicht lange gedauert, aber tja, die Medien waren dann voll davon. Ne? Google hat Probleme und na ja, das ist das Ende der Welt. Ja, ne, genau. So, ja, in der Community war noch was aufgetaucht, und zwar war letztes Mal die Folge offenbar bei einigen Podcatchern nicht richtig angekommen. Ich möchte noch mal kurz erläutern, woher das kam. Also hier war alles in Ordnung, wie immer. Vielleicht hat es mit diesem kurzen Ausfall bei Google zusammengehangen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es so, dass einige Podcatcher wie Pocket Casts, ja, Die haben leider ihre eigenen proprietären Buffer-Server zwischen den Feeds und den Abonnenten, ja, damit man ja auch schön, alles schön kontrollieren kann. Ja, genau. Da gab es offenbar Probleme beim Puffern der Folge. Also das ist nicht, hier ist nichts geändert worden oder irgendwas anders gemacht worden. Hier war alles okay. Deswegen gab es auch bei anderen Podcatchern eigentlich kaum Probleme. Ja, also ich habe jedenfalls sonst war glaube ich alles auf Pocket Casts die Probleme. In meinem Podcatcher war alles wunderbar wie immer zu sehen auch. Also ich habe ja Podcast Addict, ja, die Puffer nicht, bei denen werden die Feeds direkt abgefragt, was natürlich super ist. Und da gibt es auch weniger Probleme. Es gibt immer und immer wieder mal Probleme bei solchen Podcast-Clients, die eben ihren eigenen Buffer-Server haben. Ja, und das ist bei Pocket Cast leider schon das zischte Mal vorgekommen. Ja. Ich habe dann trotzdem, auch wenn es nicht meine Schuld war, nochmal hier einfach den Namen geändert, nur den Namen geändert, ja, der Folge V2, ne, dass dann eben die Version oder dass eben der Eintrag nochmal geupdatet wird, weil wenn der gleiche Name besteht, dann kann ich so viel ändern, wie ich will, auch wenn wirklich ein Fehler drin ist, dann wird es einfach nicht geupdatet in den ihrem Buffer-Server. Ja. Aber sobald ich den Namen ändere, dann wird es nochmal eingelesen. Ich habe sonst nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts geändert. Es war alles okay. Ich habe einfach nur den Namen geändert, damit eben ihr mit eurem Pocketcast das nochmal neu eingelesen bekommt. Oder dass der Buffer-Server eben sich selbst aktualisiert und dann ging es auch. Ja, also vielleicht schreibt ihr mal an Pocketcasts, dass ihr da als Probleme habt mit diesem Buffering von Episoden, weil, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal vorgekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige Podcast bin, wo hier so ein Problem hat, weil das eigentlich ein generelles Problem sein kann mit diesen Dingern. Vielleicht sehe ich auch deswegen immer häufiger, dass bei verschiedenen Netcasts immer wieder, sogar bei richtig großen Podcasts, immer wieder Folgen doppelt gesendet werden, ja. Und wenn ich mir dann hier so die verschiedenen Versionen angucke, sind die identisch. Keine Ahnung. Naja, egal. Also das ist eine echte Seuche, muss ich sagen. Gut, dann kommen wir mal zur App der Woche. Das tut diesmal so ein bisschen sich überschneiden mit der App oder mit dem Spiel, das ich in der Rius Wochensicht empfohlen habe, nämlich dieses Santa Run 2020, ja, ein Weihnachtsspielchen. Ja, das ist ein Amiga-Game. Ein Amiga-Game, ihr habt richtig gehört. Und auf dem Android-Gerät könnt ihr natürlich auch dieses Amiga-Game zocken, ja, wenn ihr RetroArch 64 installiert habt. Ja. Das 64 ist ein bisschen unglücklich, dann denkt man, das ist ein C64-Emulator, ist es aber nicht, denn RetroArch gibt es auch das heißt 64-Bit, das gibt es auch in der normalen 32-Bit-Version, das heißt nämlich nur für 64-Bit-Smartphone-Prozessoren. Ja, da das aber mittlerweile so gut wie alle sein werden, könnt ihr euch also die RetroArch 64-Version holen. Und dazu gibt es dann Module. Und für diese Module, da habt ihr megamäßig viel Auswahl. Es gibt selbstverständlich auch einen wunderbaren Amiga-Emulator über RetroArch. Das Modul könnt ihr installieren und dann könnt ihr auch dieses Santa Run installieren. Ja, und zocken. Macht Spaß irgendwie. Aber nicht nur das, da gibt es sehr, sehr viele andere Emulatoren, also ist PS1, Nintendo Emulatoren, C64, MAME, alles Mögliche und das alles ziemlich einfach als sogenanntes Modul in das RetroArch-Programm quasi reinzuladen und dann eben von dort aus zu starten, um dann ganz normal die Games zu nutzen. Beispielsweise beim RetroArch 64 ist es eben, oder bei dem Amiga-Emulator ist es eben so .adf-Dateien, die ihr dort benutzen könnt. Ja. Das Game Thunder Run 2020 ist übrigens neu programmiert worden, könnt ihr dann auch herunterladen. Den Link findet ihr allerdings nicht hier in den Shownotes vom Uncast, sondern in den Shownotes von der Rius Wochensicht. Genau. Hier findet ihr den Link zu RetroArch, ja, dem Emulator, und der ist zum Herunterladen kostenlos. Ja. Und da könnt ihr das also mal ausprobieren. Es sind so keine Module installiert, prinzipiell. Ja, die könnt ihr alle nachinstallieren, je nachdem, was ihr braucht. Ja, ist Open Source, kein DRM, ja, keine Ads oder Ähnliches, die euch aufs Gerät geknallt werden ohne Ende. Ja, wie heißt da Open Source? No DRM, no restriction on usage, no push ads, no spying, no ads, period. Okay, also zweimal keine Werbung, Punkt. Ja, cool. Also was will man mehr? Ich weiß nicht, wie das finanziert wird, keine Ahnung. Vielleicht sind es einfach nur nette Menschen, die euch das zur Verfügung stellen wollen. Auf jeden Fall genial diese Idee, genial der Ansatz, genial, was es dafür alles gibt. Und deswegen muss es natürlich App der Woche sein und natürlich genial, weil auch eben da für dann das Spiel Center Run läuft, ja, Center Run 2020, das eben hier in der Rius One sich schon vorgestellt wurde. Tja. So Leute, damit sind wir auch tatsächlich am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, in der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Ich erwarte zwar nicht viel Traffic, sage ich mal, weil es ist ja jetzt bald Weihnachten, ja, noch ein paar Tage, vielleicht hört ihr das auch schon an Weihnachten oder erst nach Weihnachten die Folge, keine Ahnung, wird ja immer so ein bisschen hektisch, ja, vor Weihnachten, wobei dieses Jahr dürfte die Hektik sich eigentlich in Grenzen halten, daheim hocken, gemütlich, ja, vielleicht schon ein paar Filme, Nüsse knacken, ja, und so weiter, das ist alles okay, und zwar mit der, nur mit den Leuten, die wirklich ganz, ganz nah stehen. So sieht's aus. Ne? Und von daher vielleicht wieder back to the roots. Ja, back to the roots Weihnachten. Ich werde jedenfalls hier meine Weihnachtsdemos diesmal auf dem Amiga-Emulator laufen lassen. Ja, und natürlich auch hier dieses schöne Spielchen Center Run spielen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Frohe Weihnachten, frohe Kussnachten oder was immer ihr auch feiert. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.